marschieren in die neue Zeit. Kraft durch Freude soll uns führen, dazu sind wir bereit. Vernehmt ihr unsere Botschaft? Hört ihr unseren Laut, das Grauen, was er uns vergibt, wenn ihr auf uns baut. Singt euch unsere Bewegung an, dann seid ihr nicht allein. All euer Hopf wird nicht vergeben sein. Armee verlorene Kinder, hier schauen der Zug und Sohn. Millionen der Perspektive, ihr seid doch nicht verloren. Nehmt das Leben in die eigene Hand und lasst euch nicht mehr verarschen. Hört nicht auf die Etablierten, wir haben euch längst verraten. Dazu sind wir bereit. Wir predigen den Hass, wir predigen die Liebe, wir zeigen euch den Weg, ein Leben ohne Bondenliebe. Die Zeit ist reif für unseren Kampf, wir staunen unser Rücken unter Widerstand. KDF für uns in ein neues Land. Vorwärts wollen wir marschieren in die neue Zeit. Kraft durch Freude soll uns führen, dazu sind wir bereit. Vorwärts wollen wir marschieren in die neue Zeit. Kraft durch Freude soll uns führen, dazu sind wir bereit. In die neue Zeit, in die neue Zeit, in die neue Zeit. Vorwärts wollen wir marschieren, in die neue Zeit.